herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Uncasts, die Folge 187. Erfolg unerwünscht heißt es diesmal. Ja, Themen, ja, eigentlich schon ein Thema: Apps und erfolgreiche Apps. Wie macht man das? Ja, ich kann es euch nicht sagen, aber ein bedenklicher Trend im Moment bei den Apps, ja. Dann gibt's wieder jede Menge News und Community-Sachen, natürlich ein bisschen schwach ausgefallen diese Woche, ja. Community war nicht so aktiv diesmal. Und natürlich die App der Woche. Ja, ich fange gleich mal an. Ich versuche es auch heute nicht ganz so lang zu machen, aber es sind sowieso alle mit Olympia beschäftigt wahrscheinlich, ja. Apps sind wie Internet-Memes. Im Moment. Ja, und zwar brauchen die irgendeine Geheimzutat, ja, wo man eigentlich nicht genau weiß, was ist es, um so eine App erfolgreich zu machen. Ja. Dass es nicht immer mit der Art der App was zu tun hat, beziehungsweise mit der Qualität der App, das scheint momentan offensichtlich zu sein. Da komme ich auch noch in den News dazu. Die Frage ist, was ist denn das kleine i-Tüpfelchen, das man braucht, ja. Also bei den Internet-Memes ist es oft so, dass bestimmte große Webseiten, Blogs, ja, oder Tech-News-Seiten vor allem, ja, wenn die darüber berichten, dann löst das eine Welle unter Umständen aus, ja. Also wenn die richtigen Leute darüber was Positives berichten, oder auch manchmal sogar was Negatives, ja, dann wird eine Welle ausgelöst, die dazu führt, dass ein unglaublicher Hype stattfindet. Und ist das erstmal initiiert, kann das letztendlich sogar zu sowas führen wie dieses Gangnam Style, ja, vom Psy damals. Das war eigentlich auch, das hat so langsam begonnen, da haben die Manager selbst schon nicht mehr daran geglaubt, dass das was wird. Und auf einmal geht das Ding los. Oder der Harlem Shake beispielsweise war auch so eine Sache. Ja. Auf einmal, ruckzuck. Aber wie gesagt, das ist ein Phänomen, das hat man auch letztendlich nie richtig geklärt, was oder wie die Dynamik da ist. Wenn das herausgefunden würde, wäre vielleicht auch gar nicht so gut, ja, weil dann könnte man Internet-Memes ohne Ende machen. Und die würden sich dann vielleicht wieder im Sande verlaufen. Aber ich meine, auf jeden Fall ist es bedenklich, meiner Meinung nach, dass so eine Richtung bei den Apps momentan auch zu sehen ist. Ja? Das heißt, Apps, die eigentlich nichts Besonderes sind, werden halt offenbar von einigen oder von den richtigen Leuten, ja, positiv dargestellt, und dann lösen die auch manchmal so einen Hype aus. Es ist zwar bei Apps noch nicht ganz so schlimm wie mit diesen Internet-Memes, aber es ist schon ein deutlicher Trend als zu sehen. Ja? Und es ist natürlich für den Entwickler absolut schlimm. Weil eigentlich müsste es so gehen, wenn man eine wirklich gute App, oder ein wirklich gutes Programm, beziehungsweise ein wirklich gutes Spiel etc., programmiert, ja, und sich da wirklich reinhängt und so viel Arbeit investiert, dann denkt man doch, ja, wenn das Spiel gut genug ist, dann muss es ja auch erfolgreich sein. Und das ist leider etwas, wo es im Moment so wohl nicht mehr zählt. Denn gerade wenn man mal guckt, die erfolgreichsten Apps sind meistens gar nicht so gut. Ja. Ich weiß, und da mache ich mir sicherlich keine neuen Freunde damit, aber um mal ein Beispiel zu nennen, ist WhatsApp. Das ist eine Chat-App, die wirklich, wie soll ich sagen, Datensicherheit katastrophal, Design ganz schlimm, Zusatzfunktionen oder Zusatznutzen null, ja. Alles, was da drin ist, gab es schon bei Erscheinen von WhatsApp anderswo. Aber warum denn gerade WhatsApp? Ja, warum nicht Kick Messenger? Gut, der tut sich woanders da größere Beliebtheit erfreuen als in anderen Ländern. Ja, warum macht überhaupt noch jemand mit Android was mit WhatsApp, wenn es doch Hangouts gibt, ne? Warum macht jemand noch Hangout, wenn er weiß, dass seine Daten, oder Hangout und WhatsApp, wenn er doch weiß, dass seine Daten da nicht mehr sicher sind? Ja? Warum wird dann nicht nur das ein oder andere Programm genutzt? Manchmal ist es wirklich frustrierend, wenn man sieht, wie gute Konzepte, tolle Programme den Bach runtergehen, weil sie nicht akzeptiert werden oder gleichzeitig eine andere App, die grottenschlecht ist, hier nach vorne kommt. Ja, das ist unfassbar. Woran das liegt? Kaufen? Nein, das stimmt nicht. Das kann man zum Beispiel WhatsApp nicht unterstellen. WhatsApp hat den Platz bei den Usern nicht erkauft. Das war wirklich von den Leuten selbst nach oben gebracht worden. Ja. Und da ist die Frage, wie kamen denn die Leute überhaupt zu der Idee? Und eben auch da hat wohl wieder jemand Maßgebliches berichtet und hat eben da diesen Hype ausgelöst. Und wenn dann noch der Moment stimmt, das richtige Timing, dann geht das los. Ne? Also ich hab hier mal hier bei den Top 3 Apps beispielsweise, ist gerade hier in unseren Gefilden, ja, auf Platz 1 das Quiz-Duell. Ja. Gut. Dann WhatsApp Messenger, dann Stadtlandfluss das Spiel. Nummer 4 Facebook und 5 Facebook Messenger. Also keines von den Programmen ist jetzt technisch gesehen irgendwie hochwertig. Gut, Quizduell mag Spaß machen, ja. Aber wenn man dann jetzt zum Beispiel ich wag's ja kaum zu sagen, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal so die wirklichen Apps, die jetzt das Prädikat Top verdient hätten, ja, wo die dann sich so aufhalten, ne, manchmal noch gar nicht in der Liste sind, ja, aber richtig aufwendig programmierte Sachen, ja, mit unglaublichen Dingen. Ich meine, wo ist denn hier, auch wenn ich jetzt das von der programmiertechnischen Leistung, wisst ihr, bin ich nicht ganz so, vielleicht ist da auch Rockstar selbst schuld, nicht ganz so überzeugt bin von Rockstar, aber wo ist denn hier Rockstar mit seinen GTA-Titel, die verfügbar sind? Ist es wirklich, weil nicht so viele Leute das nutzen können, ja? mit den Handys? Ich weiß es nicht, ja? Ich kann es nicht sagen. Auf den Samsung-Handy scheint es ja zu laufen. Das ist ja die Mehrheit. Also das ist noch nicht ganz klar. Ja. Und diese Liste, ich verstehe die ehrlich gesagt nicht mehr. Ja. Nicht mehr. Also hier, TuneIn Radio ist auf Platz 95. Ja. TuneIn Radio ist auf Platz 95. Ja, Quizduell ist auf Platz 1. Also, verstehe ich nicht, ja. Gut, das sind andere Sachen, ja. VLC-Player auf Platz 111. Also, da muss ich schon sagen. Interessant auch Angry Birds Go. Ja, dieses Card-Game, das ja auf in dem Angry Birds Universum, kann man ja schon sagen, spielt, hat einen deprimierenden 124. Platz. Ja, 124. Platz in der Top-Liste, obwohl hier Stadt, Land, Fluss auf Platz 3 ist. Was soll ich da noch zu sagen, ne? Top 3, Top Paid, dreimal dürft dran. Quizduell Premium ist Platz 1, ne? Swift Keyboard auf Platz 2, das ist meiner Meinung nach verdient, genau wie Minecraft Pocket Edition, ja, auch das meiner Meinung nach verdient. Ob's hier Sparkasse Plus verdient hat, Paid App, ja, Sparkasse Plus, ob's das verdient hat, auf Platz 12 zu kommen, ich weiß es nicht. Ja. Blitzer.de Plus, ja, obwohl verboten, auf Platz 13, ist auch wieder interessant. Ne? Ja. Na gut, aber ihr seht schon, das ist nicht ganz so einfach mit den Apps. Man kann also nicht unbedingt sagen, dass eine gute Apps gute App automatisch erfolgreich ist, und genauso gut kann man absolut nicht sagen, dass eine erfolgreiche App auch gut ist. Ja. Wäre schön, wenn alles so einfach wäre. Vielleicht wären dann auch die Apps allgemein ein bisschen besser, weil die Entwickler sich dann eben anstrengen müssten, wirklich eine wirklich gute App rauszubringen, um wirklich Erfolg zu haben, aber das ist eben so wohl nicht der Fall. Ja. Warum ich überhaupt die Woche auf dieses Thema komme, das sicherlich kontrovers ist, kann man sich sicherlich auch irgendwo drüber streiten, ja, inwiefern das richtig oder falsch ist, dass es so ist, wie es ist mit den Apps. Das ist, und dann komme ich jetzt auch zu den News, die App oder das Spiel Flappy Birds. Ja. Leute, normalerweise gucke ich mir die Hypes gerne an, ja, lass mich auch gerne mal anstecken, ne, und macht dann auch mal so ein bisschen mit, um, ja, warum nicht, mal auf die Spaßwelle einzuschlagen. Da mache ich gerne alles mal mit, aber Leute, Flappy Birds, also das war wieder eine richtige 3G-Erfahrung, ja, richtig 3G-Experience, ja, gesehen, gelacht, gelöscht, ja, und zusätzlich vielleicht noch ums 4G, ja, dann danach noch geärgert, weil das Spiel hier so ein Hype ausgelöst hat. Es ist mir wirklich unbegreiflich. Unfassbar ist das doch. Wie kann so ein Drecksspiel, tut mir leid, dass ich so deutlich werde, ja, so ein Drecksspiel, billigste Grafik, zwei verschiedene Soundeffekte und eine kolossal Drecksteuerung, ja, eine kolossale Misssteuerung, die eigentlich die ganze Herausforderung ausmacht, ja, den Vogel zwischen zwei Röhren durchzumanövrieren mit einer Steuerung, wo das fast unmöglich ist. Und dann ist die grottenschlechte Steuerung ist dann die Herausforderung anscheinend hier weiterzumachen. Also, ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Noch nie war ich so entsetzt, dass ein Hype bei so einem Dreck eingesetzt hat. Ja, aber da gucke ich mir ja noch lieber Justin Bieber, wie er in Unterhosen tanzt, an. Es ist ja furchtbar. Flappy Birds, also absolut auf meiner Hassliste, ziemlich weit oben. Ja, ziemlich weit oben, muss ich sagen. Und irgendwo war wohl auch der Entwickler da. Total überrascht. Der hat wohl nicht gedacht, dass dieser Dreck so einen Hype hervorrufen kann. Und hat dann auch recht schnell angekündigt, dass die App wieder vom Markt genommen wird. Sowohl aus dem App Store von iOS als auch aus dem Play Store. Die genauen Hintergründe, da kann man wahrscheinlich nur spekulieren. Die Aussagen von ihm, dass der Druck eben so groß ist und dass er das wirklich nicht mehr aushält, er hält das jetzt nicht mehr aus, das ist natürlich sehr, sehr weit zu interpretieren. Und er hat auch dann selbst getwittert in seinem offiziellen Twitter-Account Dong Nguyen, ja, glaube ich, aus Vietnam, dass die Menschen eben seinen Erfolg mit den Games total überbewerten, ja, und das wäre etwas, was er so nie gewollt hat, und bitte lasst mir meinen Frieden, ja. Ich denke, ich kann da was reininterpretieren. Er war wahrscheinlich so entsetzt, dass so ein Spiel, dass er so aus Spaß programmiert hat. Und dagegen ist ja auch nichts einzuwenden. Warum denn nicht so ein kleines Spiel, auch wenn es überhaupt nichts für mich ist, ja, aber warum nicht sowas zu machen, so ein kleines Game, zack, zack, zack, wunderbar, ja. Aber dass das so ein Hype auslöst, als ob das das Nonplusultra wäre, als ob das ein unglaublich extrem geniales Spiel ist, ja. Das hat er doch wohl auch nicht so vermutet und ist vielleicht sogar ein Stück weit entsetzt, ja. Und ich wäre an seiner Stelle auch nicht sehr begeistert, wenn mit diesem Spiel mein Name verbunden würde, wenn man mit so einem Spiel Erfolg hat, ja. Das ist zwar vielleicht für die Leute überhaupt nicht schlimm, aber als Entwickler kann ich mir da durchaus vorstellen, möchte man so nicht bekannt werden mit diesem Spiel. Ja. Das ist ungefähr so, wie wenn man als Mediendesigner zwar mit einer Kampagne erfolgreich ist, ja, aber man genau weiß, dass das absoluter Mist ist und die Kollegen von anderen Mediendesigner-Studios, ja, gucken einem schon komisch an und sagen, ja, hast du aber Glück gehabt mit dem Dreck, ja, dass du hast von Mediendesign keine Ahnung, verzieh dich. Ja. So will man natürlich nicht in die Geschichte eingehen, ja. Und wie gesagt, diese Bemerkungen, die er selbst auf Twitter gemacht hat, sind ziemlich heftig. Und er hat auch seine Drohung jetzt wahrgemacht. Es ist tatsächlich nicht mehr zur Verfügung. Man kann es nicht mehr downloaden im Play Store. Wenn das natürlich ein Publicity-Stunt war und er das Ding vielleicht jetzt irgendwann wieder veröffentlicht, dann ja, wäre ich sehr entsetzt, aber ich denk's nicht. Vielleicht arbeitet er ja auch an einem Spiel, ja, das dann ähnlich aufgebaut ist wie Flappy Birds, aber vielleicht etwas besser ist, ja, anspruchsvoller, und das vielleicht dann dem gerecht wird. Also interessant auch, dass er das überhaupt so beschlossen hat, dass er das so vom Markt genommen hat im Prinzip. Es ist schon selten, dass ein Entwickler das sowas tut. Ja, normalerweise wäre er mit den Werbeeinnahmen, die sich wohl hier auf, ich weiß nicht, irgendwo habe ich es gelesen, ich glaube so auf etwa $50,000, ich weiß nicht, in welchem Zeitraum belaufen, war das am Tag oder war das eine Woche oder einen Monat, ich weiß es nicht genau, ja. Ich habe das irgendwo gelesen, es gab so viele Berichte jetzt über das Flappy Bird, ja. Flappy Birds, unglaublich, also furchtbar. Und da muss ich sagen, da hätte es normalerweise, also hätten viele Entwickler das nicht vom Markt genommen, sondern erstmal das Geld weiter reinkommen lassen. Ist schon ungewöhnlich, auf jeden Fall. Ja. Was die genauen Hintergründe, weiß man nicht, es gab auch Gerüchte, dass es deswegen war, weil Nintendo ihn unter Druck gesetzt hätte, weil ja das Design so ein bisschen an uralt Nintendo Super Mario ja, zumindest mal optisch ein bisschen erinnert, aber nichts mit dem Game, keine Panik, ja, also. Aber ich muss sagen, oder er hat auch gesagt, das hätte damit überhaupt gar nichts zu tun, er hat nie eine Drohung oder einen Brief von Nintendo erhalten, deswegen, und ich glaube nicht, dass Nintendo da aktiv werden würde, die würden sich ja blamieren, wenn sie da gegen so ein Game vorgehen würden, also ich meine, das wäre selbst, obwohl Nintendo gerade sehr stark belastet ist durch den Smartphone-Markt und so, ja. Selbst die würden da wohl kaum Notiz davon nehmen und vielleicht mal herzhaft lachen, wenn sie so ein Spiel sehen würden. Aber ich finde, es sagt aber auch, das macht mich richtig traurig, sagt was über die über das Konsumverhalten beziehungsweise auf das Downloadverhalten und Nutzungsverhalten von Apps von den Benutzern aus. Und es ist meiner Meinung nach extrem beunruhigend, wenn so ein Dreck, ja, vor hochqualitativen Apps hier vorgezogen werden. Ja, das ist unfassbar für mich. Und ja, ich sehe das vielleicht da in dem Fall Flappy Birds ein bisschen zu ernst oder so. Ja. Das ist übrigens Flappy Bird, nicht Flappy Birds. Ich sag immer die Mehrzahl, keine Ahnung warum. Ich verstehe das, alles nicht. Ja. Also, naja. Vielleicht wird es sich noch wieder einpendeln. Es war ja... ich meine, wir hatten schon gedacht, dass Angry Birds ja ein bisschen zu simpel ist, ja, und das so ein Hype auslöst. Aber ich meine, Angry Birds ist ja ein Top-Game. Ein extrem kompliziertes, geniales, grafisch super tolles, steuerungstechnisch phänomenales Spiel im Gegensatz zu Flappy Bird. Naja. Gut. Also, die Erfolge von diesen Apps scheint da nicht unbedingt von der Qualität abzuholen. Ich hoffe, dass diese Episode guckt sich auch Amazon genau an jetzt, weil die haben auch einen Spielehersteller gekauft. Jetzt, ja, richtig, die haben Double Helix Games gekauft, die Macher von diesem Remake da, wie hat das nochmal geheißen? Ach, jetzt fällt mir wieder der Name nicht ein. Ja, Killer Instinct, genau, Killer Instinct. Und die, das wurde jetzt von Amazon gekauft, komplett. Die 50 Mitarbeiter sollen also jetzt künftig bei Amazon angestellt sein und sollen eben die Spieleentwicklung weiterführen. Das könnte darauf hindeuten, ich hatte letzte Woche ja schon hier den Artikel angesprochen über diese Gerüchte, dass Amazon also noch dieses Jahr mit einer Spielekonsole herauskommen will, ja, vermutlich oder sicherlich auf Android basieren. Und jetzt wird also auch hier ein Spieleentwickler gekauft. Ich glaube, Amazon hat da was Größeres vor und es könnte auch jetzt mit diesem mit dieser Konsole, die die Amazon wohl plant, zusammenhängen. Ja, Amazon sagt, dass sie eben mit dieser Neuerwerbung, ja, innovative Spiele für die Kunden, ja, entwickeln wollen. Ja? Und da, wie gesagt, sollte Amazon mal genau gucken. Vielleicht sind ja innovative Spiele gar nicht notwendig. Vielleicht muss man ja nur irgendwie dieses Konzept, wie bringe ich dazu, ein egal was Hype zu verursachen. Und dann kann man sich die ganzen Entwicklungskosten sparen. Hm? Wäre doch was. Asus, die scheinen auch hier momentan auf diesen Zug aufzuspringen, wenn ich das mal so nennen darf. Der Zug ist ja schon längere Zeit im Laufen. Es kommen ja immer mehr solche Android-Konsolen, sowohl Heimkonsolen als auch Handhelds. Und einer davon ist ja dieses Nvidia Shield. Und ganz dort in der Nähe anzusiedeln ist das Asus oder die Asus Gamebox. Das ist ein Handheld. Ich dachte zuerst, es wäre ein Gerät eben für daheim an den Fernseher zu stellen, so wie das GamePop oder die Ouya. Aber es scheint wohl ein Handheld zu sein. Wird 1,9 GHz Quad-Core Tegra 4 Prozessor drin haben, einen GeForce ULP Graphics Chip, 2 GB Speicher, 8 GB interner Flash-Speicher und Android 4.3 soll da drauf sein. Die Antutu Benchmarks sind recht gut. Ja, bei der 3D-Grafik ist Nvidia Shield noch vorn, aber ansonsten hat eigentlich fast immer die Asus Gamebox die Nase vorn oder ist gleich auf. Und das heißt eigentlich, dass man ein Gerät erwarten kann, das so in etwa dem Shield entspricht. Es wird auch spekuliert, ob hier Asus vielleicht mit Nvidia da zusammenarbeitet, um eben mehr solche Handheld-Konsolen rauszubringen, damit eben die Plattform an sich einen kleinen Schub bekommt, weil im Prinzip geht es ja Nvidia hauptsächlich um den Tegra-Chip und nicht um die Konsole an sich. Also die Plattform, die Hardware-Plattform, die ist interessant für Nvidia. Ja, also so viel zu den Games. Da hat sich also die Woche wieder einiges getan. Ja, kommen immer mehr Games. Wird eigentlich schon die Gaming-Plattform bald. Ja, das ist unfassbar. Nintendo wird wirklich Schwierigkeiten haben in Zukunft. Das kann ich euch sagen. Aber da braucht man kein Prophet zu sein, um das zu sehen. Ja. Mozilla hat ja mit Firefox OS auch eine Alternative zu Android im Petto. Ich habe ja schon ein bisschen was als man darüber gesagt. Aber jetzt möchte Mozilla auch ihre UI von diesem Firefox OS auf Android bringen und werden deswegen einen eigenen Launcher veröffentlichen. Ein Firefox Launcher. So heißt er dann auch, Firefox Launcher. Und da gab es jetzt einen, naja, kurzen Blick darauf. Aber man kann wirklich nicht viel dazu sagen, zu diesem Ding. Also wenn ich mir das so angucke, ist es fast Stock Android. Ja? Die Ordner sehen eben ein bisschen anders aus. Sehr, sehr schön übrigens. Ja, aber wenn ich das Hintergrundbild jetzt ersetze durch ein beliebiges anderes, dann sieht es aus wie Stock Android fast. Ja? Also an dem Screenshot kann man hier noch nicht viel ausmachen. Da muss man erstmal das Teil auch wirklich in Aktion sehen. Es ist noch nicht in der Beta, aber Firefox sagt, es wird wohl nicht mehr so lange dauern. Und dann kann man die erste Beta-Version mal antesten. Das wäre sehr, sehr schön. Denn ich denke, da wird sich dann auch zeigen, inwiefern so ein Firefox-Launcher wirklich was bringt gegenüber Stock-Android. Aber gut finde ich, dass so eine Firma wie Mozilla das auch nicht außer Acht lässt, dass es eben sehr viele Android-Nutzer gibt, die vielleicht gar nicht mal das Firefox OS, diese Optik gar nicht mal so schlecht finden, dieses einfache und diese doch etwas andere Art der Bedienung und das dann eben für Android rausbringen, ohne dass man eben hier gleich sein Handy routen muss und ein neues ROM aufspielen muss, um dann die ganzen Vorteile von Android wieder zu verlieren. Also ich finde es ganz, ganz gut. Apropos Launcher, Google hat jetzt mit dem neuesten Google Search Update den Nexus 5 Launcher umbenannt. Der heißt jetzt tatsächlich Google Now Launcher. Und natürlich sehen da wieder einige einen Hinweis darauf, dass wohl bald dieser Google Now Launcher auch für andere Geräte herauskommt. Also das heißt offenbar offen downloadbar ist für andere Geräte, damit zum Beispiel hier Nexus 4 Benutzer vielleicht endlich mal offiziell oben in der Leiste und unten bei den Softkeys das Hintergrundbild noch angezeigt bekommen, nicht nur schwarze Balken. Ja, mal sehen. Aber im Moment ist es noch nicht erhältlich. Dennoch ist es halt mit dieser Namensänderung jetzt wieder wahrscheinlicher, dass vielleicht bald dieser Launcher zum separaten Download zur Verfügung steht. Aber hier muss ich auch sagen, der Zug ist da eigentlich schon wieder abgefahren. Ich habe mich eigentlich jetzt sehr gut an meinen Launcher gewöhnt, der genau dem Stock Android Launcher entspricht, nur eben, dass er die Leisten oben und unten mit dem Hintergrundbild ausfüllt, so wie beim Nexus 5 standardmäßig. Und ja, also ich muss sagen, ich habe da noch was gleich. Also wenn Google so weitermacht, ich entferne mich immer mehr von dem Google-Universum durch diese Sperenzien, die Google da macht. Ich weiß nicht, was denn ihr Langzeitplan ist bei Google. Aber das nervt mich kolossal. Schön ist, dass es jetzt ein knallrotes Nexus 5 gibt. Ich finde, das Teil sieht so genial aus. Da werden sich natürlich die Geister wieder scheiden. Ja, da werden einige sagen, um Himmels Willen, so eine Farbe niemals. Aber ich muss sagen, der absolute Hammer. Ja. Bekannter von mir hat es sich auch schon geholt und ist super zufrieden damit. Das Teil sieht super genial aus. Ansonsten entspricht es aber voll und ganz den normalen Nexus 5, die auch verkauft werden, so dass man eben jetzt die Wahl hat, knallrot, superrot oder eben schwarz. Ja. So super. Oder nicht? Ja, bei Apple haben die Woche wohl wieder die Alarmglocken geschrillt und entsetzte Gesichter dürften bei vielen Apple-Fans Dauerzustand gewesen sein die Woche, als Steven Wozniak, The Woz, vorgeschlagen hat, dass Apple ein Android-Phone machen soll. Jawohl. Sieht's aus. Ein iPhone mit Android, das wäre durchaus denkbar für Wozniak und empfiehlt es auch, ja, dass Apple das tut. Aber ich glaube, da wird er erstmal bei den Firmen vielleicht nicht ganz so viel, positive Resonanz bekommen, sondern auch von den Benutzern selbst. Also da ist zum einen Seiten natürlich die Android-User, die auch bewusst kein Apple wollen. Ich meine, gut, was, wenn es jetzt ein Apple-Android-Gerät gibt, das ist kein, das ist mir ehrlich gesagt wurscht, egal. Ich würde aber das Teil erst kaufen, wenn die Hölle zufriert. Ja. Und andersrum kann ich mir vorstellen, dass viele Apple-User ziemlich enttäuscht sein werden, wenn sie Android auf einem iPhone sehen würden, ja. Weil ich sag nur Instagram, ja, als Instagram die Android-App rausgebracht hat, das vergesse ich nicht, liebe Apple-Fans, ja, die ihr da mitgemacht habt. Ich meine, die werden sowieso den Podcast nicht hören, aber trotzdem, ja. Aber das werde ich nicht vergessen, wie die sich so geäußert haben, dann so, Android-User, oh nein, jetzt sehen ja arme Leute ihr Essen auf Instagram und so weiter. Toll, ne? Ja, so Arschlöcher gibt's. Aber diese Idioten, die werden dann auch wahrscheinlich nicht sehr begeistert sein. Die Apple-Fanboys und die Kirche Apple wird nicht unbedingt begeistert sein davon, wenn dann Android ihr ein iPhone infiziert. Ja. Aber deswegen kann ich mir das natürlich nicht vorstellen. Ne? Ich weiß nicht, wie ernst es Wurst gemeint hat. Ich bin überzeugt davon, also er kann sich das tatsächlich vorstellen und es wäre ihm auch wahrscheinlich am liebsten, weil er hasst diese ganzen Querelen zwischen den einzelnen Firmen und auch zwischen den Fans. Ja? Ihm ist das schon suspekt. Er hat alles, er hat mehrere Android-Geräte, er hat mehrere iPhones, er hat Android-Tablets, er hat iPads. Ja, also für ihn ist die Technik entscheidend und nicht irgendwelche ideologischen Sachen. Das finde ich auch gut, so, das finde ich toll. Ich bewundere Wozniak immer wieder, dass er so unvoreingenommen, trotz seiner Verbundenheit eigentlich mit Apple, so unvoreingenommen in die Sachen rangehen kann. Wünschte manchmal, das könnte ich auch so machen. Ja. Aber ich sehe halt da auch immer noch ein paar ideologische Probleme bei manchen Sachen. Aber Wozniak ist ein echter Technik-Fan und ich glaube, für ihn ist sowas, so Fanboysen ist für ihn wahrscheinlich vollkommen unlogisch und fern, dass er wohl nicht verstehen kann, dass allein schon diese Aussage von ihm einen Haufen Menschen auf die Palme gebracht haben, ja, die wirklich getobt haben. Wow, also, tja. Das ist fast schon wie beim Abendmahl, ja. Der Judas dann, ja, wie er Apple verrät. Ja. Egal. Blödsinn! Übrigens, Google hat mit dem Verkauf von Motorola an Lenovo noch was anderes gut gemacht, von dem man letzte Woche noch gar nichts so gehört hat. Es ging irgendwie komplett unter in diesem, um Himmels Willen, ja, Schreck lass nach. Google bekommt nach dem Deal, wenn der über die Bühne geht, an Lenovo ein 6% Anteil. Das heißt, 6% von Lenovo gehören dann Google. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt viel, aber immerhin hat man einen Anteil dann auch an Lenovo. Und das ist mehr als nur ein Zeichen. Es geht da um 750 Millionen Dollar Anteil. Und das ist mehr als nur symbolisch. 6% sind relativ viel. Und wenn Lenovo da erfolgreich ist, dann wird es sicherlich auch irgendwann irgendwie Google hier zugute kommen. Und es ist natürlich auch nicht auszuschließen, dass vielleicht Google irgendwann noch mehr beteiligt an Lenovo. Also so ist es, ist immer noch eine Verbindung vorhanden zu dem Hardware-Sektor, auch wenn der jetzt natürlich voll und ganz, bei 6%, voll und ganz in der Hand von Lenovo liegt, ganz klar. Aber dennoch, denke ich, ist es bemerkenswert und die Verbindungen sind nicht ganz gekappt zu der Plattform oder zu der Hardware Industrie, wenn man so will. Ja, dann wie versprochen hat der Allcast Entwickler Chromecast wieder integriert in seine Allcast App. Allcast, um von Android-Geräten auf das TV zum Beispiel zu streamen und da wird ja einiges unterstützt, zum Beispiel Roku-Boxen, Apple TV, Xbox 360, Xbox One, Samsung, Sony und Panasonic Smart TVs, DLNA-Geräte, WDTV, also was sind Digital TV, ja, das man für kleines Geld kaufen kann. Und der Chromecast hat eben bis jetzt gefehlt, weil das habe ich ja auch schon berichtet, Google die SDK für Entwickler ja, gesperrt hat sozusagen und damit eben es unmöglich gemacht hat für Entwickler hier das vernünftig zu tun, ohne dass die Gefahr besteht, dass alles nicht mehr funktioniert. Jetzt hat ja Google in einem Schritt die SDK geöffnet, da komme ich nochmal dazu. Und jetzt ist auch wieder postwendend, zumindest mal in Beta-Weise, Chromecast integriert in Allcast. Also, wer einen Chromecast-Stick hat, kann sich jetzt drüber freuen, mit Allcast auch direkt alle Inhalte vom Handy an das Chromecast zu streamen. Da werden sich bestimmt einige freuen drüber. Google Now Sochi 2014 Card ist aufgetaucht für Google Now. Ja, also es ist mal wieder bezeichnend, das ist das, was ich vorhin noch gesagt habe. Also Google mittlerweile, also ich muss schon echt sagen, ich habe bald die Faxen dicke von Google mit dieser Art, wie die hier umgehen. Ich meine, wenn schon hier so Redakteure, ja, von AndroidCentral.com, so eine kleine Klitsche oder sowas, ne? Hat er auf einmal eine, auf Google Now eine Sochi 2014 Winter Olympics Card gesehen auf seinem Handy. Ja, mit allen, ja, anstehenden, Disziplinen und dem Medaillenspiegel und. Ja, und er sagt, ja, er hat keine Ahnung, wie diese Karte überhaupt jetzt bei ihm erscheint. Er hat nie nach sowas gesucht, ja. Ich natürlich gleich geguckt, weil ich suche ja andauernd nach den, nach olympischen Ergebnissen und so weiter und so weiter. Also da müsste auf jeden Fall was vorhanden sein und Google müsste ja auf jeden Fall wissen, dass ich hier die Olympischen Spiele komplett verfolge. Aber ja, Pfeifendeckel, nix. Ja. Und auch so scheint es einfach so zu erscheinen. Der, bei dem das jetzt erschienen ist, der wohnt in Großbritannien, also nicht in den USA. Darin ist es also auch nicht, dass es nur USA only ist. Ja, ich habe mein Handy aber auch deswegen, weil eben oft viele Google Now Cards nur in, dann zu sehen sind, wenn es eben in Englisch eingestellt ist. Das Programm habe ich ja auch eingestellt. Und deswegen, ich habe auch nichts gesehen. Und es ist mal wieder so typisch. So, jetzt sehen wir mal. Die Olympischen Spiele laufen jetzt schon ein paar Tage. Ja? Und ich habe diese Winter Olympics Games Sochi Card in Google Now noch nicht. So. Wann gedenkt Google denn, die für andere Benutzer freizuschalten? Oder wann oder wie schaltet Google eigentlich diese Karte für die Benutzer frei? In welchen Kriterien? Einfach so? Muss man was machen? Ja. Und wann? Wenn die Olympischen Spiele vorbei sind oder wie? Ich finde das mal wieder unfassbar. Und ich könnte jetzt mich jetzt wieder eine halbe Stunde darüber aufregen, wie schlimm ich das finde. Ja. Dass Google es nicht mehr gebacken kriegt. Und also das kann so nicht sein. Ja, das geht so nicht. Das ist unfair, das ist nicht zufriedenstellend und sowas kann man nicht machen. Das kann man echt so nicht machen. Also bei Apple wäre das nicht passiert, ganz klar. Gut, okay, also Snapdragon. Um dann noch die letzte Newsmeldung zu bringen. Snapdragon hat eine Lockscreen-App jetzt veröffentlicht. Und zwar kann man dann schon auf dem Lockscreen einige Infos sehen, beispielsweise die CPU-Auslastung und Batterieverbrauch und alles Mögliche. Ja? Ja, also alle möglichen Sachen. Man kann viel einstellen da bei dieser App. Es ist nicht nur jetzt interne Hardware-Sachen, sondern auch, glaube ich, Infodienste können da eingeblendet werden über diese Snapdragon Cleanse, heißt das Ganze. Snapdragon Cleanse, genau. Und man muss diesen Batterie-Guru installiert haben. Android 4.0 oder höher ist Voraussetzung dafür. Und natürlich ein Snapdragon-Prozessor. Ohne den geht es nicht. Ja, will vielleicht Snapdragon ein bisschen, oder Qualcomm vielleicht da ein bisschen die Snapdragon-Nutzer einen kleinen Vorteil verschaffen. Und ich finde es aber ganz, ganz okay. Wer sich das mal angucken will, Link ist ja hier vorhanden. Und dann kann man das mal testen, sofern man eben ein Snapdragon-Handy hat. So, dann komme ich mal zu den Community-Sachen. Also hier hat mir auch der Christian geschrieben, dass eben Google jetzt die Chromecast SDK für alle Entwickler geöffnet hat. Das ist ein großer Schritt in Richtung vernünftiges Benutzen von Chromecast. Bisher war es eigentlich sehr, sehr fraglich und auch sehr Apple, es wäre eher Apple-typisch gewesen, aber es war eher Google untypisch, dass eben so ein geschlossenes Gerät da vermarktet wurde. Ich kann nur vermuten, dass eben dahinter auch Filmstudios gesteckt haben. Vielleicht gab es da jetzt auch eine Einigung. Auf jeden Fall ist jetzt das SDK offen für die Entwickler und somit können die alle möglichen Apps entwickeln dafür. Allen möglichen? Nein, nicht alle möglichen. Zum Beispiel Porno-Apps dürfen dann nicht dafür verwendet werden, also zum Beispiel jetzt, wo eben dann Pornos gestreamt werden oder so auf dieses Chromecast. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt wirklich relevant ist, so ist dann doch wieder bedenklich, dass es eben doch Einschränkungen gibt. Was geht Google an, was man mit dem Chromecast streamt? Ja, Pornos sind nicht illegal und dann kann man das auch streamen. Ja, ganz einfach. Also Google geht das eigentlich im Prinzip nichts an. Aber diese Klausel gibt es in den SDK-Entwicklerverträgen. Gut, okay. Aber dennoch ist es ein super Schritt, dass jetzt eben das verfügbar ist. Und da wird man bestimmt jetzt in Zukunft ziemlich viele interessante Apps finden, die Chromecast dann eben auch nutzen. Wer weiß, was da noch alles kommt. Also machbar ist bestimmt sehr, sehr viel. Ich denke, da wird vielleicht auch das ein oder andere kleine Game mal noch auftauchen. Bin ich mir fast sicher, dass es passiert. Also man darf gespannt sein und Chromecast-Nutzer dürfen sich freuen. Ja, und der Stefan hat mir noch geschrieben, einen Link zu einem Artikel, dass eben bei Google Maps jetzt neue Funktionen integriert sind, die auch die Route während der Fahrt optimiert. Also, in der Tat ist es so, ja. Es gibt jetzt hier mit dieser neuen App, dass eben auch die Route während der Fahrt geändert wird. Das hat aber Google schon vor einigen Versionen behauptet. Da gab es schon einige Updates und Google hat ja schon längst behauptet, dass es auch Korrekturen gibt, ja, wenn es eben die Verkehrslage zum Beispiel erfordert, während der Fahrt. Jetzt stellt sich offenbar heraus, dass es erst jetzt aktiviert ist. Ja, und das finde ich ja mal wieder sehr komisch. Irgendjemand hat da wohl was falsch kommuniziert. Also gut, das, was man gemeint hat, dass die ganze Zeit schon funktioniert, jetzt funktioniert's. Super, ne? Gut, also danke, Stefan, für nochmal diesen Hinweis, weil ich hätte jetzt, wenn ich das so gelesen hätte, hätte ich gedacht, das wäre jetzt ein ganz alter Artikel, wo ich jetzt gedacht hätte, das ist ja schon längst integriert und hätte mich da jetzt gar nicht mehr drum gekümmert. Ja, gedacht, das wäre eine alte Meldung, die sich irgendwie verirrt hätte in den Newsreader. Ja, so ist das. So, und zum Schluss komme ich noch zur App der Woche. Diesmal eine ganz kleine, ganz, ganz kleine App. Nichtsdestotrotz für einige sehr nützlich. Die nennt sich GPS Share. Damit kann man seine Position einfach mitteilen. Ja. Jetzt sagt ihr, ja, es gibt doch Google Plus Locations und ja, was weiß ich, hin und her, brauchen wir also nicht. Es ist ein bisschen anders. Also das ist nicht so wie jetzt bei Google Plus Locations, dass dann ständig abgefragt wird, wo ist man, und man kann also jemand anderes, den man freigegeben hat, kann dann sehen, wo man ist. Ja, das ist auch ganz praktisch. Allerdings funktioniert das nicht mehr richtig, seit es Google Plus Locations ist. Jedenfalls auf meinen Geräten, auf allen meinen Geräten funktioniert es nicht richtig. Also ich werde als manchmal angezeigt an Positionen, ja, niemals bin ich dort. Und dann auch zeitversetzt, manchmal über eine Stunde, vergiss es, nicht mehr zu benutzen. Leider, leider, ach, hätte ich doch mein Latitude noch wieder. Das hier ist aber was anderes. Und zwar, wenn man diese App startet, dann fragt die den aktuellen Standort ab, ja, wo man gerade ist. Und dann kann man diese Location, diesen Standort senden, ja, via E-Mail, Text Messenger, also Hangout oder auch per Xabber, geht alles, ja. In fast jede App kann man das reinfügen. Ja, man kann sich das auch sogar als Notiz machen. Also auch zum Beispiel, wenn man eine Infosheet erstellt, ja, dann kann man zum Beispiel eine Tabellenkalkulation, wenn man die Fotos aufzeichnet mit Digitalkameras ohne GPS-Location, kann man dann eben sagen, okay, Bild Nummer 1, zack, speichert die GPS-Location drauf und Datum, Uhrzeit. Und dann sieht man, kann man sich also eine Liste machen, wo man die Aufnahme gemacht hat. Oder wie gesagt, man will nur jemand mitteilen, wo man gerade ist. Ja, ja, ich bin gerade dort und dort. Wo bist denn du? Können wir uns treffen? Und dann, okay, ich bin hier. Zack, GPS-Share starten in die Text-Message. In jeden Messenger geht das. Jeder Messenger, ich sag's nochmal. Einfügen. Und dann kann man seine Position schicken. Auch hier, um hier noch eine ganz kleine Gruppe von Leuten wieder anzusprechen, auch für Geocacher interessant, ja, wenn ihr mal gefährliche Geocache macht und ihr seid alleine, was ihr normalerweise nicht machen solltet, ja, aber auch wenn man in einer Gruppe ist, wenn man zum Beispiel irgendwo reingeht, wo es wirklich gefährlich ist, ja, dann kann man vorher seinen Standort noch absetzen, eine Person seines Vertrauens oder ein Social Network, ja, kann man sogar twittern oder auf Google Plus, kein Problem, und dann kann man eben da sagen, okay, hier, wir gehen jetzt da rein, ja, und die Kumpels passen dann schon auf, dass wenn man sich eine Stunde später nicht meldet, ja, dass man da einen Rettungstrupp losschickt. Ja, das sind lauter solche Geschichten, das ist gar nicht mal so schlecht. Warum man das nicht per Google Plus macht, machen kann ohne GPS-Share, tja, das müsst ihr mal Google fragen. Ich weiß nicht, warum es nicht möglich ist, auf Google Plus eine punktgenaue Location zu liefern. Ihr könnt nur auswählen, ja, die vorgegebenen Standorte. Und wenn ihr mitten im Wald seid, wird aber zum Beispiel der nächste Standort von diesem Punkt ausgewählt. Nicht den genauen Punkt im Wald, sondern vielleicht eben ein Punkt in der nächsten, im nächsten Dorf. Ja. Und das ist absolut lächerlich. Ich habe keine Ahnung, warum das Google Plus nicht erlaubt. Aber mit diesem Programm könnt ihr das auch per Google Plus dann machen, indem ihr einfach hier einen Link schicken könnt, einen genauen Link, und dort kann dann eben die Position exakt gesehen werden. Ja. So, gut, also dann sind wir am Ende vom Uncast, und wenn ihr wir sind am Ende des Uncasts, ja. Ich habe mich nämlich in der letzten Sendung auch wieder gerade geärgert, dass ich wieder von dem Uncast gesagt habe, der Dativ ist im Genitiv sein Tod, ja. Okay, also, wenn ihr Fragen, Anregungen und Informationen habt oder Kritik loswerden wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf der Uncast-Community oder in der Uncast-Community. Einfach oben in der Suche Uncast angeben und schon findet ihr die entsprechende Seite. Oder ihr schreibt eine Mail rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Dort findet ihr auch einen GBG-Key. Oder für diese Mail-Adresse gibt es auch einen GBG-Key. Den könnt ihr benutzen, um mir eine verschlüsselte Nachricht zu kommen zu lassen. Das Ganze findet ihr auf der Uncast-Seite uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, uncast.thenetcasts.com. Ja? Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und bis nächste Woche. Tschüss! World.